Ja, dann danke für diese nette Ankündigung und ich darf mich auch ganz herzlich für die Einladung bedanken und für die Gelegenheit, diese Veranstaltungsreihe Kritik im Handgemenge zu eröffnen und möchte natürlich auch Danke sagen an euch für das zahlreiche Erscheinen. Mein Name ist wie gesagt Alexander Winkler, ich bin seit sehr vielen Jahren in antifaschistischen Zusammenhängen aktiv und beschäftigt mich eben mit der extremen Rechten und Gesellschaftskritik und ich will euch jetzt im Rahmen dieses Vortrags einen Einblick geben in die Praxis der Antifa-Bewegung in Österreich, da es mir natürlich nicht möglich ist, einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, also jede Aktion oder Aktionsform hier vorzustellen und auch keinen Blick in die Geschichte des Antifaschismus werfen werde, der bekanntlich schon in den 1930er Jahren in Österreich auch begonnen hat, habe ich mich damit begnügt, einige Beispiele von antifaschistischen Mobilisierungen aus den letzten 30 Jahren aufzugreifen, anhand denen wir vielleicht auch Rückschlüsse für eine gegenwärtige Praxis ziehen können. Und was im Vortrag auch nicht vorkommt, sind die intensiven Debatten innerhalb der Antifa-Bewegung, sei es zwischen antinationalen und antiimperialistischen Gruppen, um Antisemitismus und Nationalismus oder auch die Auseinandersetzung um Sexismus, Homophobie und Makertum innerhalb der Szene. Da können die Genossinnen der Rosa Antifa Wien sicherlich einiges dazu erzählen, die dieses Jahr das 30-jährige Gruppenjubiläum feiern. Das ist wirklich ein Applaus wert. Aber dennoch will ich mit ein paar kurzen theoretischen Ausführungen den Vortrag dann noch schließen, nämlich entlang der Frage, was ist eigentlich Antifaschismus und was ist dessen theoretische Zielsetzung auch? Und wer sich für die Geschichte der Antifa-Bewegung in Österreich interessiert, in der W23 befindet sich ja auch das Archiv sozialer Bewegungen. Mir wurde mitgeteilt, dass da die Öffnungszeiten jeden Mittwoch ab 17 Uhr sind und hier wurden auch irgendwelche Ordner und auch eine antifaschistische Zeitung aus den 90er Jahren hergelegt. Und da kann man sich sicher mal durchstöbern und auch das Archiv besuchen. Ich glaube, die Leute und die Genossinnen freuen sich sicher, wenn da mal wer vorbeischaut. Kann ich noch ganz kurz was ergänzen? Ja, gerne. Der Vortrag wird nämlich aufgenommen. Also wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr irgendwas sagt, kann sein, dass man euch nicht hört, aber dass ihr Bescheid wisst. Ja. Das ist ein wichtiger Hinweis, stimmt. Ja. Ja, zum Vortrag vielleicht auch noch, der dauert ungefähr 50 Minuten, aber ich habe auch ein bisschen Videomaterial mitgebracht, um das aufzulockern. Vielleicht sind ja auch ein paar heiterne Szenen da dabei. Mal schauen. Ja, dann starte ich jetzt einfach mal. Da sind wir ziemlich ratlos. Das ist der Schlusssatz von einem Interview mit autonomen Antifaschistinnen aus Wien im Jahr 1993 auf die Frage der Perspektiven von Antifa-Arbeit in Österreich vor dem Hintergrund des Aufstiegs der FPÖ unter Jörg Haider. Und heute, 30 Jahre später, fällt die Antwort vermutlich nicht viel anders aus, würde man organisierte Antifa-Gruppen fragen. Und so muss auch der Vortrag über die Praxis von autonomen Antifaschistinnen in Österreich vor allem vor dem Hintergrund ihres Scheiterns analysiert und betrachtet werden. Das heißt natürlich nicht, dass alles falsch gemacht wurde. Einige Mobilisierungen waren von kleineren und auch größeren Erfolgen geprägt und konnten eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Menschen mobilisieren, beherrschten sogar manchmal die tagespolitischen Debatten. Texte und Recherchen konnten auch mit beherzter Intervention das Leben von so manchen Nazi-Gruppen schwer machen und deren Handlungsspielräume deutlich einschränken. Aber das Scheitern einer antifaschistischen Praxis, nicht nur in Anbetracht des Aufstiegs der FPÖ, deutet vor allem die Marginalität der antifaschistischen Linken in Österreich an, deren man sich eingestehen müsste, um etwas Neues entwickeln zu können. Und dabei wäre ja, wie wir wissen, eine schlagkräftige antifaschistische Linke heute wichtiger denn je. Ich will dann heute in dem Vortrag ein paar Schlaglichter auf antifaschistische Praxisformen werfen und sie danach befragen, ob sie unter veränderten gesellschaftlichen Umständen auch heute noch Wirkmächtigkeit entfalten könnten oder nicht. Und ich will mit euch ergründen und vielleicht auch in der Diskussion, warum Antifaschismus oft ein Kampf gegen Windmühlen, wie das ja auch der Vortragstitel ist, und wie man als Linke aus diesem frustrierenden Hamsterrad des Antifaschismus herauskommen könnte. Aber zunächst einmal was autonomer Antifaschismus eigentlich ist. Das Konzept der autonomen Antifa entwickelte sich in den späten 80er Jahren in Deutschland vor dem Hintergrund der Zunahme neonazistischer und rechtsextremer Organisierung und der Bedrohung, die davon ausging. Ihren Höhepunkt erreichten diese Bedrohungslage mit der sogenannten Wiedervereinigung Deutschlands Anfang der 90er Jahre, die nicht nur eine Welle nationalistischen Taumels auslöste, sondern pogromartige rassistische Exzesse und Ausschreitungen wie in Rostock-Lichtenhagen oder auch in Hoyerswerda und vielen anderen Orten. In der Hatz auf die anderen, vor allem auf Migrantinnen und Geflüchtete, zeigte sich wieder mal deutlich, was deutsch ist. Und zu dieser Zeit kam es fast täglich zu rechtsextremen Übergriffen, zu Brandanschlägen, zu politischen und rassistischen Morden. Und alleine aus Gründen des Selbstschutzes wurde der autonome Antifaschismus, der sich militant den Nazis zur Wehr setzte und ihnen in den Weg stellte, zu einer Notwendigkeit und auch zu einem wichtigen politischen Bezugspunkt für sehr viele Menschen. Auch in Österreich gründeten sich dann in den 90er Jahren vor dem Hintergrund des Aufstiegs und der Rechtsentwicklung der FPÖ unter Jörg Haider, vor dem Hintergrund auch rassistischer Anschläge und Angriffe und der gesellschaftlichen Stimmung in Österreich, die vor allem durch dieses sogenannte Anti-Ausländer-Volksbegehren der FPÖ nochmal sich radikalisiert hat und begünstigt hat, und schließlich auch vor dem Hintergrund des rechtsextremen Briefbombenterrors autonome Antifa-Gruppen nach bundesdeutschem Vorbild. Es gab aber auch schon davor antifaschistische Mobilisierungen. Sicher sind einem die Proteste gegen den antisemitischen Professor Taras Boredajkiewicz ein Begriff, bei denen der Antifaschist Ernst Kirchweger von einem Neonazi erschlagen wurde. Aber auch in den 70er Jahren kam es vor allem auf der Universität Wien zur Gründung von antifaschistischen Bündnissen und zu Auseinandersetzungen mit Neonazis, denn damals herrschten nicht nur andere Kräfteverhältnisse auf der Universität, wo die Konservativen, also die Aktionsgemeinschaft, gemeinsam mit dem rechtsextremen Ring Freiheitlicher Studenten, also dem RFS, dem Studierendenpolitischen Arm der FPÖ, die Mehrheit bilden konnte. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch bei den ÖH-Wahlen 1977 kandidierte dann eine eigene neonazistische Liste unter dem Namen Aktion Neue Rechte, die vor allem durch brutale Überfälle auf linke Veranstaltungen und Lokalitäten in Erscheinung trat, aber eben der klassische autonome Antifaschismus und die Antifa-Gruppen gründeten sich auch in Österreich erst Anfang der 90er Jahre. Und ihre Aktionsformen hatten ein breites Spektrum aus direkten militanten Aktionen, beispielsweise gegen FPÖ-Lokale oder auch neonazistische Infrastruktur, antifaschistische Recherchearbeit, die Netzwerke und zentrale Protagonistinnen der rechten Szene abbilden konnten und auch immer wieder zur öffentlichen Skandalisierung und Thematisierung genutzt wurde. Aber auch gedenk- und vergangenheitspolitische Initiativen spielten eine wichtige Rolle, gerade im postnazistischen Österreich. Und vor allem, und das grenzte den autonomen Antifaschismus vom bürgerlichen maßgeblich ab, dem es rein um Skandalisierung und Symbolpolitik ging, vor allem entwickelte sich innerhalb der antifaschistischen Bewegung eine Debatte um das Verständnis von Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus und was das alles mit Staat und Kapital und der postnazistischen Vergangenheit zu tun hat und welche Schlüsse für den Zuschnitt radikaler Gesellschaftskritik man daraus ziehen sollte. Aber vor allem wird antifaschistische Praxis mit zentralen Mobilisierungen in Österreich verbunden, die wir uns jetzt in einer kritischen Perspektive näher anschauen wollen. Das historisch bekannteste Beispiel ist wohl das sogenannte Lichtermeer 1993. Als Reaktion auf das schon erwähnte Anti-Ausländer-Volksbegehren der FPÖ gingen da über 300.000 Menschen auf die Straße. Es blieb aber nicht nur bei diesem punktuellen Ereignis. Es gründeten sich viele Initiativen, die gegen das Volksbegehren mobil machten. Und das Ergebnis war, dass das Volksbegehren weit unter den Erwartungen der FPÖ blieb. Statt den angestrebten 20% konnten nur unter Anführungszeichen 7,3% mobilisiert werden. Und hinzu kam in dieser Zeit aufgrund eben dieses rassistischen Volksbegehrens auch die Spaltung innerhalb der FPÖ mit dem liberalen Forum. Doch schon damals äußerten autonome Antifaschistinnen Kritik an diesem symbolhaften Antifaschismus, der, wie sie es damals formulierten, Zitat, den antirassistischen Charakter eines Freiluftheurigen angenommen hätte. Es war die Manifestation des anständigen Österreichs, das sich eher Sorge um das Ansehen der Nation im Ausland machte, anstatt wirkliche Solidarität mit den Betroffenen von Rassismus zum Ausdruck zu bringen. Im Grunde, das ist auch ein Zitat von autonomen Antifaschisten, im Grunde genommen sind durch diese Aktion breite antirassistische Initiativen von Staatsrassismus abgelenkt und auf Jörg Haider fixiert worden. Das war die damals formulierte Kritik. Also man hat sich nicht mehr, ja, man hat sich rein auf die FPÖ eingeschossen. Und das zeigt auch ein anderer Umstand. Der damalige SPÖ-Innenminister Löschniak, der beim Lichtermeer seines Zeichens in Solidarität ein Kerzerl in seinem Büro im Innenministerium entzündet hat, der sagte in Reaktion auf das Anti-Ausländer-Volksbegehren der FPÖ, Zitat, was mich vom Herrn Haider unterscheidet, ist, dass er nur redet, während ich auch handle. 10 der 12 Forderungen aus dem Volksbegehren hätte die SPÖ- und ÖVP-Regierung ohnehin schon umgesetzt. Und von daher sei dieses Volksbegehren überflüssig. Und tatsächlich kam es auch zu dieser Zeit zu einer massiven Verschärfung im Asylrecht und zu anderen restriktiven rassistischen Gesetzgebungen. Und ich glaube, hier zeigt sich nicht nur der situationselastische Antifaschismus der SPÖ, sondern auch, wie die gesellschaftliche Debatte von anderen politischen Parteien kontinuierlich nach rechts verschoben wurde und auch wird. Also indem versucht wird, der FPÖ das Wasser abzugraben, indem man einfach ihre Positionen übernimmt. Das ist ja eine Entwicklung, die bekanntlich bis heute anhält und vielmehr zum Erfolg der FPÖ beigetragen hat. Und wir sehen es ja auch aktuell, dass es keine FPÖ in der Regierung braucht, um rassistische Diskurse in Gesetze zu gießen und die staatliche Abschiebemaschinerie auszubauen. Der Aufstieg der FPÖ mündete jedenfalls in die erste schwarz-blaue Regierung in Österreich, was wiederum große antifaschistische Proteste nach sich zog. Das war dann im Jahr 2000. Robert Foltin beschreibt die Proteste folgendermaßen, Zitat, noch nie hat es in Österreich eine Situation gegeben, die so nahe an einem Aufstand war. Vor allem die ersten Wochen waren geprägt von einer unglaublichen wütenden und sich radikalisierenden Dynamik. Wochenlang fanden täglich unangemeldete Demonstrationen mit bis zu 20.000 Menschen statt. Besetzungen und ziviler Ungehorsam waren ständige Begleiter. Und der Höhepunkt war der Tag der Regierungsangelobung, als die Stimmung dermaßen aufgeladen war, dass sich die Polizei nicht imstande sah, den Weg für die Regierungsmitglieder freizumachen. Die Regierung musste unterirdisch vom Bundeskanzleramt bis zur Präsidentschaftskanzlei antreten. Und am 19. Februar gingen schlussendlich 300.000 Menschen auf die Straße. Viele kamen aufgrund von Platzmangel nicht einmal mehr auf den Heldenplatz. Das Ergebnis war, dass die ÖVP-FPÖ-Regierung von Anfang an in einer sehr instabilen Situation war. Haider musste sich bekanntlich nach Kärnten zurückziehen. Unzählige FPÖ-Ministerinnen wurden abgelehnt oder traten nach kurzer Zeit zurück. Die EU kündigte damals sogar Sanktionen gegen Österreich an. Und schon bei der Wien-Wahl 2001 verlor die FPÖ 8% der Stimmen. Nach 2 Jahren kam es dann zum Knittelfelder Putsch innerhalb der Partei, also der FPÖ, zu Neuwahlen und dann auch noch später zur Spaltung des FPÖs mit dem BZÖ. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob diese Schwächung der FPÖ nicht eher internen Querelen anzulasten ist, aufgrund der Regierungsbeteiligung als den antifaschistischen Protesten, die vor allem die Dynamik nicht beibehalten konnten und langsam aber doch abebbten und vor allem sich nicht wirklich in andere Projekte, die in Richtung der Aufhebung der herrschenden Verhältnisse auch nur ansatzweise deuteten, übersetzen konnten. Darüber hinaus ist Haider ein ziemlich schwerwiegender Tabubruch gelungen. Es war das erste Mal in Westeuropa, dass eine dezidiert rechtsextreme Partei mit ihren Wurzeln im Neonazismus im Nationalsozialismus in Regierungsverantwortung gelangte. Viele weitere Länder sollten ja diesem Beispiel folgen, wie wir wissen, und Haider und die FPÖ bildeten dafür die Blaupause und starteten damit einen Normalisierungseffekt. Ja, die Geschichte des Antifaschismus in Österreich ist immer auch verwoben gewesen mit Protesten gegen das deutschnationale Verbindungswesen, welches historisch in Österreich eine sehr besondere Stellung einnimmt. So gelten Burschenschaften ja als Scharnier zwischen dem außerparlamentarischen Rechtsextremismus und dem Rechtsextremismus im Parlament in Form der FPÖ und als Kaderschmiede für beide. So lässt sich kaum ein namhafter Protagonist der hiesigen extremen Rechten finden, der nicht diesem korporierten burschenschaftlichen Milieu entstammt. Und aus diesem Grund gelang auch der Ball des Wiener Kooperationsrings, also des Dachverbands der völkischen Verbindungen in Wien, die auch jeden Mittwoch auf der Unirampe aufmarschieren. Dieser Ball, der fand jährlich in der Wiener Hofburg statt und geriet dann ab 2008 in den Fokus von autonomen Antifaschistinnen. Nach jahrelangen Protesten, die zunehmend von Repression begleitet wurden, so wurden auch mehrere angemeldete Demonstrationen des NVKR-Bündnisses behördlich untersagt und später wurde sogar gegen das antifaschistische Bündnis wegen terroristischer Vereinigung ermittelt. Aber trotzdem gelang den Protesten 2012 ein erster Erfolg. Da konnte der Ball nicht mehr als Ball des Wiener Kooperationsrings in den Räumlichkeiten der Hofburg stattfinden. Aufgrund des Drucks, auch der Medien, aber auch der Proteste, hat die Hofburg-Betreibergesellschaft den Vertrag mit dem Burschenschafter gekündigt und die FPÖ musste einspringen und richtete dann ab diesem Jahr den sogenannten Akademikerball aus und stellte damit erneut ihr Näheverhältnis zu den Burschenschaften unter Beweis. Und da springe ich schon zum ersten Video aus dem Jahr 2010, wo zum ersten Mal die Demonstration gegen den damaligen WKR-Ball untersagt wurde. Ich hoffe, es gibt jetzt keine gröberen technischen Probleme. Aber dann schauen wir da kurz mal rein. Zwei Tage vorher. Eine Kundgebung vor der Wiener Hauptschule. Flyern, Plakaten und Infomaterial versucht man Passanten für die Demo gegen den WKR-Ball am Freitag zu gewinnen. Probleme gibt es schon im Vorfeld. Eine Stunde vor diesen Aufnahmen hat die Polizei die geplante Demonstration verboten. Der Fürstel, der Polizeipräsident der Stadt Wien, hat da ein deutliches Anliegen. Natürlich ist dem Polizisten, mit dem man dann direkt redet, auch klar, dass es ein totaler Quatsch ist, weil die hätten natürlich auch ein viel größeres Interesse daran, das Ganze irgendwie in einem Rahmen zu haben, den sie einschätzen können, Ansprechpersonen zu haben und das Ganze halt irgendwie so gesichert unter Kontrolle zu haben. Die Situation werden sie jetzt am Freitag nicht haben, da sind sie selber dran schuld. Wir fassen das auch als eine ganz klare Eskalationsstrategie von Seiten der Polizei auf. Eskalation. Schon die letzte Demonstration im Jänner 2009 endete mit Straßenschlacht am Ring. Das will die Polizei diesmal verhindern und verhängt eine weiträumige Sperrzone in der Innenstadt. Begründet wird dieser Schritt mit einer Nationalratssitzung. Am Abend des 29. Jänner treffen sich deshalb über 500 Demonstranten am Europaplatz. Offiziell ist diese Versammlung nicht erlaubt. Bis zuletzt konnten sich die beiden Seiten auf keinen Kompromiss einigen. Auch ein im Parlamentsclub angemeldeter Demonstrationszug wurde behördlich untersagt. Wir haben das gestern noch einmal versucht, eine Brücke zu bauen, die an und für sich für die Polizei angenehm sein hätte müssen, weil es immer besser ist, es gibt eine ordentlich geführte Demonstration als irgendeine Ansammlung. Das hat die Polizei nicht akzeptiert, ich nehme an, auf politischen Wunsch. Wo der politische Wunsch ausgegangen ist, weiß ich nicht, aber das Szenario, keine Demonstration stattfinden zu lassen gegen eine Versammlung von Rechtsextremen, ist ein Provokationsszenario und das ist eigentlich schlimm. Jetzt versuchen sie, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Für diese Versammlung hier hat es keine Anzeige bei der Polizeidirektion Wien gegeben. Deswegen wurde diese Versammlung dann auch untersagt und vom Behördenleiter dies auch mehrmals durchgegeben. Thank you. uns gezeigt und hat einfach gesagt, wir werden es alle umbringen. Darauf habe ich mich sehr provoziert gefühlt, habe ihn angeschrieben, was er gesagt hat, bin mit der Handykamera hingegangen, habe ihn gebeten, das noch einmal zu wiederholen und das zu filmen. Daraufhin hat er mir mit dem Schlagstock das Handy aus der Hand geschlagen. Die Polizei sieht so aus, dass es 14 Festnahmen gab, teilweise wegen Gerichtsstrafverhandlungen, teilweise wegen Verwaltungsübertretungen. Wir mussten 673 Anzeigen nach dem Versammlungsgesetz erstatten. Verletzt wurden 5 Kollegen, also 5 Beamte leicht und auch 3 Teilnehmer der Versammlung ebenfalls leicht. Es gab im Anschluss an die Versammlung oder gleich währenddessen insgesamt 3 Misshandlungsvorwürfe oder 3 graue Misshandlungsvorwürfe. Von Einkäfung von Beginn an kann ich, glaube ich, kein Kritik sein. Ja, soweit. Ein Sprung ins Jahr 2010. Auch die Demonstration im Folgejahr 2011 wurde von der Polizei behördlich untersagt. Danach konnte sie auf wundersame Weise wieder stattfinden. Und an den Protesten beteiligten sich dann über 10.000 Menschen. Also es gab mehrere Demonstrationen. Es gründeten sich dann auch noch andere Bündnisse. Auch das jetzt Zeichensetzenbündnis ist eher ein bürgerliches Bündnis. Neben dem OWKR-Bündnis dann auch noch die Offensive gegen Rechts. Und 2014 kam es dann zu Blockadeaktionen und zu Auseinandersetzungen in der Wiener Innenstadt, welche die BBC damals als Minor Incidents beschrieb. Die österreichische Presse sprach im Gegensatz dazu von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Und Strache meinte, die Burschenschafter am Ball seien die neuen Juden. Und da springen wir auch nochmal kurz rein, da in das Jahr 2014, wo die Polizei dachte, es ist eine gute Idee, die NoWKR-Demonstration am Stephansplatz den Weg zu versperren, was nicht so wirklich gut gelang. Ich sich noch ein weiteres Video an. Guter Vorschlag. Passend zum Thema. Ja, die Proteste gegen den WKR oder Akademikerball entwickelten sich dann über die Jahre hinweg zu einem Event, wo was passiert, wo was geht, wo es knallt. Und die Gesellschaftskritik, die die Proteste eigentlich vermitteln wollten, die trat immer stärker in den Hintergrund. Der Ball wurde zwar als die Spitze des Eisbergs beschrieben und es wurde aufgezeigt, dass es eigentlich sehr gut zum Charakter der postnarzisstischen Gesellschaft in Österreich passt, wenn dieser Burschenschafterball im Herzen der Republik, also dem Sitz des österreichischen Bundespräsidenten in der Wiener Hofburg, stattfinden kann. Aber eben über die Jahrzehnte hinweg entwickelt oder über Jahre hinweg entwickelt sich das eben zu so einer Art Eventcharakter, auch wenn der Protest immer breiter wurde und quasi medial immer stärker skandalisiert wurde, geriet er fast schon zu einem Ritual, dieser Protest. Und aus dieser Erkenntnis heraus löste sich dann auch das NWKR-Bündnis im Jahr 2015 auf. Ein weiteres zentrales Ereignis im burschenschaftlichen Terminkalender, das sehr gut zu dem postnarzistischen Umgang Österreichs mit der Geschichte des Nationalsozialismus passt, ist das burschenschaftliche Toten- und Heldengedenken am 8. Mai, also dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, wo mitten in der Wiener Innenstadt am Wiener Heldenplatz, also wiederum im Herzen der Republik, ganz unverhohlen dem Nationalsozialismus hinterhergetrauert wurde und 8. Mai als Tag der totalen Niederlage begangen wurde. An dieser Feier nahmen immer wieder Neonazis und FPÖ-Politiker teil. Strache hielt dort mehrmals die Festrede und von staatsoffizieller Seite gab es am 8. Mai nichts. Also die Burschenschaften bestimmten das Programm, was eigentlich auch eine sehr gute Darstellung der österreichischen Verhältnisse ist. Es formierten sich aber jedoch immer wieder Proteste gegen das Heldengedenken der Burschenschaft am 8. Mai, die an Intensität immer mehr zunahmen. Und 2012 mehrere tausend Menschen in einer antifaschistischen Demonstration, die direkt am Heldenplatz die Burschenschafter mit Knallkörpern und anderen Gegenständen bewarf und quasi die Burschenschafter durch den ersten Bezirk davonjagte. Und diese Proteste führten dann auch zu einer sehr breit geführten politischen Debatte, die darin mündete, dass im Folgejahr, also schon 2013, am 8. Mai am Heldenplatz das sogenannte Fest der Freude stattfindet, ausgerichtet von der österreichischen Bundesregierung samt Festkonzert der Wiener Philharmoniker. Und die antifaschistischen Proteste wurden so unfreiwillig zum Geburtshelfer eines sich moderner gebenden Österreichs. Ich denke, das war jetzt keinesfalls die Intention der Proteste und es ist auch gut so, dass am 8. Mai nicht Burschenschafter am Heldenplatz den Tag der totalen Niederlage begehen können. Es zeigt aber, wie schnell auch antifaschistische Proteste sich vereinnahmen lassen können, auch staatsoffiziell, wenn sie eben nicht mit einer radikalen Gesellschaftskritik verbunden bleiben. Gegen weitere braune Flecken im Umgang mit der nationalsozialistischen Geschichte in Österreich gingen zwei weitere erfolgreiche antifaschistische Mobilisierungen vor. Einerseits die Kampagne gegen das sogenannte Ulrichsberg-Treffen in Kärnten-Koroschka, ein Kameradschaftstreffen von ehemaligen Wehrmachts- und SS-Angehörigen, an der nicht nur Neonazis und rechtsextreme Parteien aus ganz Europa teilnahmen, sondern über Jahrzehnte hinweg auch fast die gesamte Kärntner Landespolitik. Die antifaschistischen Proteste dagegen begannen im Jahr 2006 und konnten schon wenige Jahre später, im Jahr 2009, den ersten Erfolg verbuchen. Das österreichische Bundesheer, das die Veranstaltung logistisch unterstützte und vor allem die alten Nazi-Kreise mit ihren Militärjeeps auf dem Berg brachte, zog seine Unterstützung aufgrund des medialen Drucks und der Proteste zurück. Das Treffen verlor dann immer mehr an Bedeutung und auch die FPÖ, die versuchte, die Feierlichkeiten weiter aufrechtzuerhalten, konnte dem nicht entgegenwirken und heute ist das Treffen nahezu bedeutungslos geworden. Aus der Zeit, was man hier auch sieht, mit diesem Kranz, mit dieser Kranzniederlegung, wo die FPÖ versuchte, dieses Nazi-Treffen am Leben zu halten, habe ich noch ein kleines Video mitgebracht mit dem lustigen Titel Antifa-Randale in Klagenfurt. Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht die Parteizentrale der Kärntner FPÖ in Klagenfurt verwüstet. Sie schlugen Scheiben ein und warfen Farbwurfgeschosse in das Büro. Jetzt wird von der Polizei untersucht, ob dieser Vorfall im Zusammenhang mit einer linksgerichteten Anti-Ulrichsberg-Demonstration steht. Die Spuren der nächtlichen Vandalenattacke gegen die FPÖ sind heute Vormittag unübersehbar. Gegen 2 Uhr früh sollen einige Vermummte binnen kürzester Zeit die Scheiben eingeschlagen haben und auch einige mit Farbe gefüllte Glühbirnen geworfen haben. Der Zusammenhang mit der morgigen Kranzniederlegung der FPÖ am Ulrichsberg ist auch für den FPÖ-Obmann nicht von der Hand zu weisen. Aufgrund unserer Wanderung auf den Ulrichsberg morgen gehen wir davon aus, dass es damit zu tun haben könnte. Wir wissen es aber nicht. Vermutlich geht es natürlich nach. Janach vermutet, dass die Täter im Umfeld der linken Anti-Ulrichsberg-Demonstranten zu finden sind, die sich heute zu einem friedlichen Marsch durch die Innenstadt aufgemacht haben. Gestern war es anders. Auch die BZÖ-Zentrale wurde von einer Farbbirne getroffen. Die Polizei löste die Demo umgehend auf. Es wird selbstverständlich in alle Richtungen ermittelt. Verdachtsmomente liegen vor und wie bereits gesagt, werden die Ermittlungen vom Landesamt für Verfassungsschutz durchgeführt. Die größte Sorge der Polizei ist es, dass morgen linke und rechte Aktivisten im Bereich des Ulrichsberges aneinander geraten. Ein weiteres geschichtsrevisionistisches Großevent in Kärnten-Koroschka, das Tausende Faschistinnen Anzug war das Usserscher Gedenken in Bleiburg, wo die Geschichtslüge eines Massakers von Partisaninnen an wehrlosen Zivilistinnen verbreitet wurde und bei, ähnlich wie am Ulrichsberg, ganz offen den Nationalsozialismus und seiner Verbündeten wie den kroatischen Usterscher gedacht und auf die Bezug genommen wurde. Auch hier waren die antifaschistischen Proteste dagegen sehr erfolgreich aufgrund Demonstrationen vor Ort, einer sehr intensiven Kampagnenarbeit und des medialen Drucks konnte das Treffen dann verboten werden. Die Frage ist natürlich, ob das irgendwann wieder auflebt. Heuer im Gedenkjahr 2025 fanden dort vereinzelt wieder Gedenkveranstaltungen in Bleiburg statt, aber auf jeden Fall keinesfalls vergleichbar mit dem, was sich da in der Vergangenheit abgespielt hat, wo wirklich Zehntausende Faschistinnen nach Bleiburg gebildet sind. Aber wie wir wissen, ist Kärnten auch heute noch ein sehr deutschnationalen Geschichtsbild verhaftet und auch ein sehr deutschnationales Vereinsleben sehr präsent, das sich durch alle Parteien zieht. Und hier waren die antifaschistischen Proteste sicher auch ein Anstoß, dass sich da einiges verändert, auch auf landespolitischer Ebene. Aber auf gewissen Amtsstuben ist der braune Mief dennoch sehr präsent. Das hat sich auch diesen Sommer gezeigt beim Antifa-Camp am Perschmannhof, dass die Polizei ja mit absurden Vorwürfen gestürmt hat. Oder auch vergangene Woche oder vergangenes Wochenende, wo die slowenischen Bezeichnungen an zweisprachigen Ortstafeln im Raum Völkermarkt, also genau dieser Region, wo eben dieses Usterscher-Treffen stattgefunden hat und auch der Berschenhof liegt, da wurden diese zweisprachigen Ortstafeln eben beschmiert. Und auch sonst finden sich in der Öffentlichkeit noch sehr zentrale deutschnationale und geschichtsrevisionistische Denkmäler, auch in der Landeshauptstadt. Aber Antifa-Arbeit am Land ist schon immer schwierig gewesen. Es ist nicht leicht, dort Strukturen aufzubauen und vor allem sie über Jahrzehnte oder generell kontinuierlich zu halten. Viele ziehen aus sehr guten Gründen weg. Und man geht auch sehr viel schneller in den Fokus der Repressionsbehörden, weil einfach die Szenerie sehr überschaubar ist. Und dabei wäre gerade in ländlichen und strukturschwachen Regionen Antifa-Arbeit enorm wichtig. Und deshalb sollten wir auch alle Initiativen unterstützen, die vor Ort eine so wichtige und so herausfordernde Arbeit leisten. Aber das ist auch ein sehr altes Lied, bundesweit Strukturen aufzubauen. Das gelingt nicht mal in Österreich in den größeren Landeshauptstädten. Das war auch schon Thema in den 90er Jahren von Antifaschistinnen, die das versucht haben und wo der Versuch immer wieder gescheitert ist. Nicht zuletzt auch die Plattform Radikal Linke hat sich gegründet mit diesem Ziel, österreichweit Strukturen aufzubauen und ist dann leider daran gescheitert und hat sich dann auf Wien konzentrieren müssen. Eine Neuauflage der Proteste gegen die schwarz-blaue Regierung versuchte die antifaschistische Linke im Jahr 2017. Schon sehr früh zeichnete sich damals ab, dass eine Regierungsbeteiligung der FPÖ mehr als denkbar ist, aber aus einer Mischung aus Resignation und auch Normalisierung hielt sich die Linke sehr lange in einer Schockstarre. Aber autonome Antifaschistinnen hielten dennoch an einer Mobilisierung unter dem Motto gegen die Normalisierung des Rechtsextremismus fest. Und das war am Tag X der Regierungsangelobung. Und diese Mobilisierung erhielt dann zeitweise eine sehr breite Dynamik. Immer mehr Gruppen schlossen sich dem an. Und es gab sogar an dem Tag dann einen Schulstreik. Und das Ergebnis war, dass am Tag X dieser Regierungsangelobung am 19. Dezember trotz Minusgraden in den Morgenstunden, Uniferienbeginn und wenige Tage Ankündigungszeit knapp 10.000 Menschen sich der Demonstration anschlossen. Und zur Großdemonstration wenige Wochen später kamen dann sogar über 50.000 bis 70.000 Menschen. Also es war enorm wichtig, an diesem Tag der Regierungsangelobung irgendwas zu machen, um auch ein Signal zu setzen, dass es eben, ja, dass man sich da nicht alleine fühlt. Und dieses Nicht-Alleine-Fühlen war dann auch etwas, was die Donnerstagsdemonstrationen begleitet hat, die sich jede Woche dann getroffen haben und fast schon so eine therapeutische Wirkung auf die Teilnehmenden hatten. Also das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Das ist ein wichtiges Gefühl, dann auch eben nicht alleine zu sein mit den eigenen Ohnmachtsgefühlen. Aber man muss sich halt schon auch ehrlich eingestehen, dass diese antifaschistischen Proteste den Regierungsvorhaben der FPÖ nichts entgegensetzen konnten und bekanntermaßen stolperte die Koalition dann nicht über irgendwelche Antifa-Gruppen, sondern über den Ibiza-Skandal. Die extreme Rechte drängte in Österreich eigentlich sehr selten auf die Straße. Das ist vor allem auch ein Unterschied zu Deutschland. Also da fanden kaum massenhafte Aufmärsche von Neonazis statt und die neonazistische Szene war immer auch mit dem Verbotsgesetz in Österreich und dementsprechend auch mit behördlicher Repression konfrontiert. Das änderte sich dann mit der Gründung der sogenannten Identitären Bewegung, die sich ja zwar strategisch vom Neonazismus abgrenzt, obwohl zentrale Protagonisten wie Martin Sellner genau diesem neonazistischen Milieu entstammen. Und seit 2014 versuchten dann die Identitären Wien als zentralen Ort für ihre internationalen Aufmärsche zu etablieren. Und die stellte dann die antifaschistische Linke vor neue Herausforderungen, weil erstmal Wege erprobt und herausgefunden werden mussten, wie man sich wirkmächtig diesen Aufmärschen entgegenstellen kann. Vor allem nach dem Sommer der Migration 2015 kam es zu einer massiven Zunahme von rechten und rassistischen Mobilisierungen, die es schafften, mehrere Spektren anzusprechen, also über die Identitären hinaus in den neonazistischen Bereich, aber auch in den Bereich von FPÖ-Wählerinnen. Und anhand von zwei Beispielen will ich euch zeigen, dass dann doch auch gute Antworten gefunden haben konnten, darauf zu reagieren. So wurde beispielsweise der Aufmarsch der Identitären 2016 erfolgreich blockiert. Dabei fanden Aneinandergreifen von mehreren Aktionsformen statt. Wie ihr das so seht, wurde mit weißen Overalls versucht, die Ästhetik des sogenannten schwarzen Blocks, also das Schreckgespenst für Polizei und Medien, das immer auch Repression legitimiert, zu durchbrechen. Und man schaffte es damit auf die Route der Identitären und schließlich war der Protest so groß, weil sich auch immer mehr Passantinnen in diesem Protest angeschlossen haben, dass die Identitären in die nächstgelegene U-Bahn geleitet werden mussten und ihren Aufmarsch abbrechen mussten. Und da zeige ich euch auch noch ein kurzes Video von diesen Protesten im Jahr 2016. Wow. Let's do it! Thank you. Ja, das waren zwar erfolgreiche Proteste, aber vielleicht, vielleicht eine Kritik an diesen durchgeplanten Konzepten, wo man halt eben Leute, weiß nicht, versucht auf die Route von Neonazi-Aufmarsch zu leiten. Ich glaube, wenn man das halt zu oft macht, dieses Konzept, dann erschwert es auch eine Autonomie und eine Spontaneität und vielen geht dann auch die Erfahrung verloren, Situationen einschätzen zu können und darauf zu reagieren. Und daraus ergibt sich dann eine Form von Passivität bei diesen Protesten. Also das konnte man ja auch dieses Jahr beobachten bei der Sommerdemo der Identitären, wo auch die Gruppe für den organisierten Antifaschismus genau diese Passivität dann auch in einem Text kritisiert hat. Aber nach diesen erfolgreichen Protesten wichen die Identitären für ihre Aufmärsche in andere Städte aus, vor allem in Deutschland, und versuchten sie dann ihr Glück in Berlin und Halle, kamen sie aber dann auch nicht weit. Und das war sicherlich dann auch ein Grund für den ersten Niedergang der selbstinszenierten Bewegung, weil es den antifaschistischen Protesten auch gelungen ist, die Identitären medial als das zu entlarven, was sie sind. Also alter Wein in neuen Schläuchen, völkische Nationalistinnen, die an einer Modernisierung rechtsextremer Ideologien hinarbeiten, um damit eben mehr gesellschaftliche Relevanz entfalten zu können, als es die sogenannte alte Rechte mit dem Bezug auf den historischen Nationalsozialismus jemals könnte. Und das war von Anfang an jetzt keine ausgemachte Sache. Die Identitären sind angetreten mit, patriotischer NGO und weder links noch rechts identitär. Also ich glaube, das war schon ein Erfolg, auch der antifaschistischen Recherchearbeit, der Proteste, darauf hinzuweisen, eben was da dahinter steckt. Aber leider, wie wir wissen, sind die Identitären nicht Geschichte und konnten auch wieder seit den letzten Jahren Wien als ihren Aufmarschort etablieren. Und ja, umso wichtiger ist es auch, dann nächsten Donnerstag auf die Demonstration zu gehen gegen das Tarnprojekt der Identitären, das versucht, die Uni zurückzuerobern. Ja, ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Mobilisierungen gegen die Identitären fand im Jahr 2015 statt, an der steirischen Grenze zu Slowenien. Da wollten die Identitären mit einem Aufmarsch sich Flüchtenden beim Grenzübertritt in den Weg stellen. Und alleine aus Wien reisten da 4 volle Reisebusse an und es gelang, über die steirischen Weinberge sich die Identitären direkt in den Weg zu stellen. Und daneben wurden dann auch noch mehrere, also fast über 80 Autos von den angereisten Rassistinnen, die am Wegrand wegen der Blockaden abgestellt werden mussten, fahruntüchtig gemacht. Was die autoritären Autoliebhaberinnen natürlich besonders erzürnte. Und seitdem gab es in den Folgejahren dann immer bei Aktionen der Identitären den Hinweis, bewachter Parkplatz. Das ist ja natürlich auch sehr schön. Und da habe ich auch noch das letzte Video leider mitgebracht, das ich euch zeigen will. Da können wir es jetzt ein bisschen drehen. Ah, schon wieder. Die haben sie linke Kau. Nur durch wenige Polizeibeamte voneinander getrennt haben sich rechte und linke Chaoten bei Spielfeld wie der Stadion der Sonntag. Bis am Ort des Geschehens überhaupt Polizei aufgetaucht ist, kam es fast 20 Minuten lang zu gewaltsamen Ausschreitungen. Linke Autonome wollten den Identitären den Weg versperren, einige Rechtsextreme haben diese Sperren dann gewaltsam durchbrochen. Laut Polizeisprecher waren zwar Aufklärungskräfte in der Gegend verteilt, nicht so schnell möglich. Grund für das Chaos laut Polizei. Linke Demonstranten hätten die genehmigte Route verlassen, sich in kleine Gruppen aufgeteilt und mit der Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel geliefert. Sie wollten für ihre Seite weder die Organisatoren der rechten Identitären Demo noch jene der linken Antifa etwas wissen. Sich nicht an die genehmigte Route gehalten zu haben, räumt ein Sprecher der Linken allerdings ein. Das Konzept ist dabei, die Polizei friedlich zu durchfließen und die Kundgebung hier zu verhindern mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams. Und es geht hier um eine friedliche Blockade und Es hat sich eine größere Gruppe von Identitären der Demonstration oder der Blockade genähert und hat sich versucht, da durchzuprügeln, teilweise auch mit Latten. weiß nicht, was das soll. Und ja, die Eskalation ging einseitig von der Seite der Identitären aus und ist natürlich schade, wenn es so läuft. Eine ganz gute Warnung der Eskalation hatte der Sprecher der rechten Demonstranten. Also in unserem Plan war es nicht, von uns ist ja auch keine Gewalt ausgegangen, sondern wir wurden von der Antifa angegriffen, wie ich es auch selber erlebt habe im Roman am Berg, wie man eben versucht hat, mit 40 Leuten eben uns den Weg zu versperren und eben teilweise auf uns eingeschlagen hat. Wie unsere Bilder zeigen, liegt die Wahrheit in der Mitte. Und was sie auch zeigen, dass viel zu lange keine Polizei vor Ort war, um die Gewalt zu verhindern oder um unbeteiligte Bürger zu schützen. Erst als eine andere Gruppe autonomer eingekesselt worden ist, konnte die Polizei den rechten Demonstrationszug vorerst ohne weitere Gewalt vorbeilotsen. Das Ganze geschehen inmitten einer sonst so friedlichen südstaatlichen Bergwirtschaft. Extremisten gibt es auch bei uns, Linke wie Rechte. Und sie haben diesen Sonntag ihr Gesicht gezeigt. Die Polizei leider ihre Planlosigkeit. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz von diesem Video. Ja. Was ich vielleicht noch eine Aktionsform, die ja, sich herausgebildet hat in den Jahren, um halt vor allem auch der strategischen Inszenierung der Identitären zu entfliehen und nicht Teil ihrer Show zu werden, war eben die Aktion Faschistinnen abschirmen bei dem Identitären Infostand in der Wiener Innenstadt. Die Aktionsform entwickelte sich dann auch zeitweise zu einem Exportschlager in andere österreichische Städte und vor allem auch in deutsche Städte. Aber da hat man auch gemerkt, dass man auch vielleicht, wenn einmal ein Konzept gut aufgeht, vielleicht dann beim zweiten Mal die Wiederholung dann doch nicht so rosig ist, weil ja beim zweiten Mal, wo man das dann nochmal versucht hat, gab es eine krasse Repression, wo ein Dutzend Antifaschistinnen auch gerichtlich vor Gericht standen, also dann schlussendlich dann in höherer Instanz freigesprochen wurden, aber es zeigt sich halt vor allem, ja, dass man halt vielleicht auch sich nicht ausruhen sollte, wenn mal eine Aktion gut verlaufen ist, weil die Polizei kann sich natürlich dann auch darauf einstellen und vielleicht auch einen Aufruf dazu, dann auch ja, Aktionsformen auch immer wieder weiterzuentwickeln. Ja, das waren jetzt natürlich nur Schlaglichter auf die Praxisformen des autonomen Antifaschismus in Österreich. Es gibt natürlich auch viel mehr Beispiele, auch in jüngerer Vergangenheit, von erfolgreichen Interventionen und Aktionen. Und auch die genannten Beispiele, die schafften einiges an kollektiven Erfahrungsmomenten, die enorm wichtig sind, auch für Politisierungsprozesse. Aber es kann alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die antifaschistische Bewegung und leider nicht nur in Österreich derzeit in einer Krise befindet. Und zum Abschluss will ich deshalb noch ein paar theoretische Ausführungen hinten anstellen, die diese Krise versuchen zu ergründen. Die Debatten der Antifa, die scheinen ja gesetzmäßig zur Bejubelung des Business as usual zu drängen, statt Sinn und Unsinn antifaschistischer Theorie und Praxis sachlich auf den Prüfstand zu stellen, werden von antifaschistischen Gruppen eher Rechenschaftsberichte über die eigenen Erfolgsgeschichten abgelegt und Antifaschismus wird vor allem als Perpetuum mobile der linksradikalen Politikfähigkeit gedacht. Also auf der Demo waren so und so viele Leute, auf der Kundgebung waren so und so viele Leute. Und da ist dann eben nicht die Lösung eines faschistischen Problems die Bedingung des Antifaschismus, sondern seine Zweckmäßigkeit wird lediglich als am Maßstab der Popularität verhandelt. Statt die Notwendigkeit des Antifaschismus zu überprüfen oder sich erst überhaupt mal einen Begriff davon zu machen, was da verhandelt wird, anstatt blindlings historische Analogien zu bemühen und alles Übel in der Welt als die Wiederkehr des Faschismus zu beschreiben, lautet die Frage, wie weiter? Und die Antwort ist da ebenso klar wie vorhersehbar. Wenn sich alle ein Beispiel am vorbildhaften Vorgehen der eigenen Politgruppe nehmen, wird die Moral der antifaschistischen Truppen bei breiteren Bündnissen, poppigeren Plakaten und schöneren Slogans in unerreichte Höhen gesteigert werden können. Aber das Zusammengehörigkeitsgefühl der Antifa, geprägt durch Karhart, Risikofreude und elitäres Außenseitertum, verliert, sobald der Ernst des Lebens mit Arbeit und Familie den Alltag zu bestimmen droht, seine verbindende Wirkung. Wenn die Reihen fest geschlossen sind und man den Blick schweifen lässt, dann weiß nicht nur der Verfassungsschutz, dass das Ausstiegsalter bei den Autonomen bei 28 Jahren liegt. Man muss sich aber nicht grämen wegen der verlorenen Jahre, mit denen in der Antifa erlernten Sekundärtugenden, Durchsetzungsvermögen, Organisationsfähigkeit und Belastbarkeit, ist der Weg an die Fleischtöpfe regelmäßig noch nachholend zu haben. Zweiter Berufsweg, Mitarbeiter bei den Grünen. Aus der Perspektive menschlicher Emanzipation. aus der Perspektive menschlicher Emanzipation ist Antifaschismus jedenfalls aber dennoch eine notwendige Zumutung. Ein vernünftiger Antifaschismus speist sich heute schließlich aus der Reflexion des Nationalsozialismus, jener nämlich, dass es noch etwas Schlimmeres als die bürgerliche Gesellschaft in ihr immer geben kann. Ohne also die Erkenntnis, dass die bürgerliche Gesellschaft selbst die sprudelnde Quelle der gesellschaftlichen Irrationalität ist, zu vergessen, bedeutet Antifaschismus, die bürgerliche Gesellschaft vor ihren doch je eigenen Geschöpfen in Schutz zu nehmen. Weil reaktionäre Ideologien, die fallen ja bekanntlich nicht einfach vom Himmel, sondern sie sind Produkte dieser menschenfeindlichen, auf Konkurrenz, Ausschluss und Herrschaft basierenden Gesellschaftsordnung. Und die aus dem Antifaschismus für das Projekt der Überwindung der falschen Verhältnisse zu ziehende Erkenntnis ist in diesem Sinne, dass die objektiven Verlierer des Bestehenden eben nicht automatisch auch das subjektive Interesse am Besseren haben müssen. Viele Menschen identifizieren sich mit den gesellschaftlichen Zwängen, um sie erträglicher zu gestalten. Der gesellschaftliche Zwang wird ihnen quasi zur zweiten Natur, gilt ihnen als unveränderbar. Und sie entwickeln ein Bedürfnis nach Unterordnung und Unterwerfung und halten sich an jenen schadlos, denen nachgesagt wird, eben sich nicht diesen Zwängen zu beugen und dennoch ein gutes Leben führen zu müssen. Das ist natürlich Projektion, aber eine, wie wir es ja im Rassismus und im Antisemitismus kennen, eine mit einer mörderischen Dynamik. Und hier setzt genau die extreme Rechte an, indem sie als Lautsprecher und Brandbeschleuniger von schon vorhandenen Wertevorstellungen, Ideologien und Herrschaftsverhältnissen fungiert. Das banale wie gar nicht revolutionäre Ziel des Antifaschismus ist also stets zu verhindern, dass dem zweckrationalen Mordsgeschäft des Kapitalismus im nationalen, kulturellen oder religiösen Wahn noch weitere Massaker hinzugefügt werden und die daraus resultierenden Leichenberge die Perspektive auf menschliche Emanzipation gänzlich versperren. Antifaschistische Praxis muss auch nicht militant vorgehen, um sich auf den Barrikaden ihres nicht existierenden revolutionären Charakters zu versichern, sondern einfach schlicht, um erfolgreich zu sein. Denn autoritäre Charaktere verstehen oft leider keine andere Sprache, als dass man ihnen auf die Finger klopft. Ein Antifaschismus auf der Höhe der Zeit müsste Aktions- und Organisationsformen in ihrem historischen Zeitkern erkennen, anstatt an eingeübten Ritualen und Kleingruppenkonzepten festzuhalten. FPÖ-PolitikerInnen lassen sich nicht outen, die stehen schon mit Namen und Gesicht am Wahlplakat. Und bei der Abarbeitung an rechtsextremen Kleinstgruppen hat man eher das Gefühl, dass sich hier die antifaschistische Bewegung in eine Sphäre der Unmittelbarkeit retten will, um eine eigene Handlungsmacht vorzuspielen, die man gesellschaftlich gesehen überhaupt nicht hat. Antifaschismus als die Verteidigung bürgerlicher Mindeststandards ist damit unter dem Niveau jeder vernünftigen Gesellschaftskritik. Müsste dies jedoch eben nicht bei den am Kapitalismus offensichtlich verrückt gewordenen Freundinnen von Kultur, Nation und Religion, sondern beim ganz vernünftigen Bürger und dessen alltäglichen, so liberalen wie menschenverachtenden Tun und Handeln ansetzen. Und dann wären auch die Grünen kein Bündnispartner mehr. Das frustrierende Hamsterrad des Antifaschismus wird die radikale Linke unter kapitalistischen Bedingungen aber nicht verlassen können. Anstatt sich mit diesem Zustand jedoch gemein zu machen, wäre schon aus dieser Erfahrung ein Argument für den Umsturz zu ziehen. Denn die gesellschaftliche Situation ist ja bereits ohne Neonazis, die FPÖ und Islamistinnen so skandalös, wie als Ganzes antifaschistisch gar nicht beizukommen ist. Um den falschen Ganzen auf die Bälle zu rücken, bräuchte es schließlich eine über den Antifaschismus hinausgehende, praktische Kritik von Staat und Kapital. Vielmehr bereitet ja auch die Politik, die wir sie jetzt gerade kennen, also die Parteipolitik, die sich mehr und mehr auf die Exekution von Sachzwängen zurückzieht, den Boden für die autoritäre Revolte, und auch in den staatlichen Institutionen ist die autoritäre Wende nicht spurlos vorbeigegangen und die Rechte hat deshalb dort im Vergleich zur Linken ein Heimspiel. Hier kann man menschenfeindliche Symbolpolitik betreiben auf den Rücken von Geflüchteten und Armutsbetroffenen und das auch noch unter den Applaus jener, für die sich an ihrer sozialen Lage dadurch überhaupt nichts ändert, aber denen es um den psychischen Gewinn geht, eben Teil des großen Ganzen der nationalen Gemeinschaft zu sein. An dem Ziel der Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft, also der Abschaffung von Staat und Kapital, also der Abschaffung von Herrschaft und Ausbeutung, führt daher kein Weg vorbei. Und das bedeutet, sich eben im sozialen Raum der Gesellschaft zu organisieren und dort Gegenmacht aufzubauen. Da es im Moment aber keine irgendwie wirkmächtige soziale Bewegung gibt, die das umsetzen kann oder auch nur will, ist vielleicht gerade die Einsicht in diese aussichtslose Lage der erste Grund zur Hoffnung. Kein Argument gibt es schließlich dafür, sich noch mit der eigenen Ohnmacht zu identifizieren. Dafür bräuchte es aber eine Neuformulierung einer Gesellschaftskritik auf Höhe der Zeit, die die autoritären Dynamiken als Produkt eines krisenhaften Kapitalismus im Weltmaßstab erkennt. Die antifaschistische Linke scheint dazu aber fast nicht mehr in der Lage zu sein. Und aus einer fehlerhaften Diagnose leidet bekanntlich ja auch die therapeutische Praxis. Deshalb ist Gesellschaftskritik der zentrale Bestandteil jeder antifaschistischen Praxis und Bewegung. Und ich glaube, genau hier sollte man meiner Meinung nach auch ansetzen, um das frustrierende Hamsterrad des Antifaschismus jemals verlassen zu können. Danke.